Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer scharfen Rezession. Mit diesen Worten beginnt die aktuelle Konjunktureinschätzung der Bundesbank. Sie sagt voraus, die gesamtwirtschaftliche Leistung werde im laufenden Jahr um 6,2% schrumpfen. Bisher war sie von minus 0,8% ausgegangen, nun also minus 6,2%. Die Bundesbank ist mit diesem Pessimismus nicht allein. Gerd Hassel von der BHF-Bank sagt: Wir sind allerdings noch pessimistischer und rechnen mit einem Minus von 7,0% für dieses Jahr. Wer weiter fragt, bekommt auch weitere Antworten. Rolf Schneider, Volkswirt bei der Allianzgruppe, sieht keineswegs so schwarz. Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass im Verlauf dieses Jahres die Abwärtsbewegung gebremst wird und sogar wieder in eine allmähliche Erholung einmündet. Wir werden in diesem Jahr bei der Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts keine Größenordnung von 6% bekommen, sondern weniger. Auch die Bundesbank merkt an, die Bestellungen in der Industrie aus dem Ausland seien im März wieder angezogen. Der Export habe im Februar und März das Januarniveau gehalten. Das Tempo des Abschwungs habe sich also verlangsamt, doch seien die Lager, die die Unternehmen nach dem plötzlichen Konjunktureinbruch als Folge der Lehman-Pleite notgedrungen aufgefüllt hätten, womöglich noch nicht geleert. Es werde also nichts Neues produziert. Und deshalb sei eine Wende, die über eine Bodenbildung hinausgehe, erst 2010 zu erwarten. Folgerichtig geht die Bundesbank für nächstes Jahr von einem Nullwachstum aus. Bisher hatte sie mit einem Plus von 1,1% gerechnet. Der Industrie stehe eine Phase hoher konjunktureller Unterauslastung bevor, schreibt sie. BHF-Volkswirt Hassel sieht auch dies skeptischer. Wir sind der Meinung, dass auch im nächsten Jahr, im Jahr 2010, wir unterjährig noch negative Wachstumsraten sehen werden, also von Quartal zu Quartal, und im Gesamtjahr ein Minus von etwa 1,5% zu erwarten sein wird. Ein Grund zum schwachen Export komme die schwache Binnenkonjunktur hinzu, weil die Arbeitslosigkeit steige. Allianz-Volkswirt Schneider sieht das anders. Es ist völlig richtig, dass der kritische Punkt der Arbeitsmarkt ist. Ich bin aber einigermaßen zuversichtlich, dass insbesondere durch das Instrument der Kurzarbeit der Abschwung am Arbeitsmarkt doch sehr stark gebremst wird und dadurch auch die Einkommensentwicklung stabilisiert wird. Wir haben ja nach wie vor eine sehr, sehr günstige Preisentwicklung. Die Preise sind stabil, fallen sogar insgesamt. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Kaufkraft der Haushalte einigermaßen erhalten bleibt. Die Bundesbank steht eher auf der pessimistischen Seite. Sie glaubt, die Unternehmen würden bald Mitarbeiter entlassen und rechnet deshalb für 2010 mit einer Arbeitslosenquote von 10,5%. Das wären im Jahresdurchschnitt 4,4 Millionen, fast 1 Million mehr als dieses Jahr. Was Volkswirte in den Banken nicht verstehen, ist das, wer so pessimistisch ist wie die Bundesbank, dürfe eigentlich nicht gegen noch weiter sinkende Leitzinsen sein.